Ich heiße Lars und komm vom Mars. Bei uns ist alles andersrum. Und was bei euch ganz gerade ist, das ist bei uns voll krumm. Wir werden mit den Jahren immer jünger, denn wir werden als Senior geboren. Und wenn wir essen, dann werden wir immer dünner und gucken tun wir mit den Ohren. Daher das Scherzwort, schau mir in die Ohren, Kleines. Hey, ich heiße Lars und komm vom Mars. Bei uns ist alles andersrum. Und was bei euch ganz gerade ist, das ist bei uns voll krumm. Unsere Milch, die kriegen wir von den Hühnern. Unsere Kühe sind gefiedert und sehr schön und legen Eier, die reinsten Ungetümer. Sonne-Eier habt ihr hier noch nie gesehen. Daher das Scherzwort, ich hau mir ein Ei in die Wanne. Ich heiße Lars und komm vom Mars. Bei uns ist alles andersrum. Und was bei euch ganz gerade ist, das ist bei uns voll krumm. Wollt ihr wissen, wie wir Kinder machen? Indem wir lachen, einmal im Jahr. Aber dann ist der ganze Mars am Lachen. Von Anfang Februar bis Ende Januar. Daher das Scherzwort, wir lachen durch bis morgen früh und singen Bumsfallera. Hey, ich heiße Lars und komm vom Mars. Bei uns ist alles andersrum. Und was bei euch ganz gerade ist, das ist bei uns voll krumm. Ich heiße Lars und komm vom Mars. Bei uns ist alles andersrum. Und was bei euch?